SWR 2 Wissen. Excellencies, Information and Communication Technologies, indeed. Ein Mann beschwert sich in großen Tönen vor Dutzenden von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Er beklagt etwas, worüber viele von uns schon den Kopf geschüttelt haben. A lot of web-based information is simply not relevant to the real needs of people. Vieles, was im Internet stehe, sei einfach irrelevant und nütze den Leuten überhaupt nichts, meint der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan. Hauptsächlich beschäftigt mit Krieg und Frieden, Hunger und Entwicklung, Umweltkatastrophen und humanitärer Hilfe. Dass ihn neben diesen essentiellen Problemen der Menschheit auch der Schund- und Datenmüll im Internet beschäftigt, hätte man nicht unbedingt erwartet. Doch genau das erklärte er auf dem Weltgipfel für die Informationsgesellschaft in Genf im Dezember 2003. Die Schaffung einer Informationsgesellschaft sei ein Thema, bei dem einmal nicht große globale Bedrohungen im Mittelpunkt stehen, sondern vor allem eine enorme Chance. Es liege an uns, auf unseren PCs, ebenso wie im Himmel über uns, Annan meint die Satelliten, hätten wir die Möglichkeit, den Lebensstandard von Millionen von Menschen zu verbessern. From trade to telemedicine, we have in our hands, on our desktops and in the skies above, the ability to improve standards of living for millions of people on this planet. Bits für die Welt, Schritte zu einer globalen Informationsordnung von Gabor Pahl. Maputo, Hauptstadt von Mosambik, eines der 10 ärmsten Länder der Welt. My name is Zoria Safdin and I work at ICT Policy Commission. Die Regierungskommission für die Informations- und Kommunikationstechniken, für die Zoria Safdin arbeitet, hat vor allem die Aufgabe, die einheimische Bevölkerung nach und nach ans Netz zu bringen. The level of infrastructure is too low. You know that Mozambique is a very poor country. Unsere Infrastruktur ist noch zu schwach. Mosambik ist ein armes Land. Wir hatten einen langen Krieg und danach Dürren. Nur jeder 200. verfügt über einen festen Telefonanschluss und nur jeder 70. über ein Handy. Die Handys nehmen aber stark zu, schneller als Festnetztelefone, geschweige denn Internetanschlüsse, weil es in vielen Gegenden kein festes Telefonnetz gibt und man fürs Internet ja auch einen Computer braucht. Und Computer sind teuer. Die meisten Leute kaufen ein Handy mit Karte. Die Karte ist 6 Monate gültig. Aber meist so nach 10 Anrufen haben die Leute ihr Budget aufgebraucht, können aber den Rest der 6 Monate dann noch immer Anrufe empfangen. So machen das viele bei uns. Hier wird immer wieder diskutiert, ja, ist das das Dringendste, was die brauchen? Meint Jörg Thaus, medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Nun, wenn irgendwo eine Hungersnot ausgebrochen ist, dann ist sicherlich die Bekämpfung des Hungers zunächst mal vorrangig. Aber es hat sich gezeigt, dass die Länder, die im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie über vernünftige Infrastrukturen verfügen, sehr schnell in der Lage sind, auch andere wirtschaftliche Probleme teilweise zu überwinden oder zumindest zu lindern. We are using ICT since 99. Seit 1999 gibt es bei uns Informations- und Kommunikationstechniken und wir stellen fest, dass seitdem die Wirtschaft wächst. Dennoch haben viele Leute keinen Zugang zu dieser Informationswelt. Unsere Analphabetenrate liegt bei 30%. Das Tippen von Buchstaben ist zu kompliziert für Leute, die das Alphabet nicht beherrschen. Das erfordert eine spezielle Ausstattung dieser Geräte, die wir uns im Moment nicht leisten können. Aus meiner Sicht ist ganz zentral, dass Leute selber in der Lage sind zu kommunizieren. Jeanette Hofmann, Expertin für Informationspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin. Es ist weniger wichtig, dass sie, sagen wir, Zugang zu breitbandigen Anwendungen haben, also Kinofilme beziehen können oder bunte Bilder sehen können, sondern es ist zum Beispiel wichtig, dass sie sich Informationen über Märkte wechselseitig zukommen lassen können, dass die Fischer wissen, was ist der Tagespreis eines bestimmten Fisches oder worin besteht genau die Nachfrage nach bestimmten Gütern. Dass also Informationstechnik die Leute dazu in die Lage versetzt, selber sich wirtschaftlich auf eigene Füße zu stellen. Zum Ausbau ihrer Infrastruktur fordern die Entwicklungsländer einen digitalen Solidaritätsfonds. Also einen großen Topf, in den die reichen Länder einzahlen, um die armen Länder mit Computern und Netzen zu versorgen. Die reichen Länder haben einen solchen Fonds abgelehnt. nicht noch ein großer Entwicklungstopf, so die Devise, bei dem man nicht weiß, wo das Geld letztlich landet. Lieber gezielt einzelne Projekte fördern, so wie die deutsche GTZ im westafrikanischen Mauretanien. Sie schmeißen ja nicht den Computer mit dem Fallschirm runter, sondern sie müssen sicherstellen, dass sie Strukturen, Infrastrukturen auch bauen, die tatsächlich von den Leuten dann übernommen, weiter finanziert werden. Monika Pottgießer leitet das Projekt in Ayun al-Atrus. Um dorthin zu gelangen, fährt man von der Hauptstadt Mauretaniens, von Nouakchott aus, das liegt an der Küste, einen ganzen Tag lang durch die Wüste ins Landesinnere. 500 Kilometer über die sogenannte Straße der Hoffnung. Parallel zu dieser Überlandstraße verläuft die Telefonleitung und eine einzige Strippe dieser Leitung zweigt ab in die Region Hot El Garbi. Eine Gegend ohne Zeitung, ohne Radio und Fernsehen und mit nur ganz wenigen Telefonanschlüssen. Der allererste davon befand sich im GTZ-Büro. An ihn wurde vor ein paar Jahren ein Computer angeschlossen. So entstand der erste Internetzugang in der Region. Die GTZ stellte ihn den Behörden zur Verfügung, das heißt den Ämtern in Ayun selbst sowie in den 27 Dörfern der Umgebung. Von dort werden regelmäßig Boten durch die Wüste nach Ayun geschickt, um für ihre Mitbürger und Mitarbeiter E-Mails abzuholen oder welche abzuschicken. Das heißt, es gibt Individuen in jeder Kommune, die kommen dann in die Regionalhauptstadt und sagen, ich hole das E-Mail für XY ab, habe das Passwort auf ein kleines Zettelchen, wird gefaltet, wieder in die Tasche gesteckt. Und die tragen dann die Informationen zurück in die Stadt. Auf dem Kamel durch die Wüste mit der E-Mail in der Tasche. So verbindet sich moderne Technik mit traditioneller Lebensweise. Und das Gleiche gilt für die Zwecke, für die der Internetanschluss genutzt wird. Auch für Handel, also das, was jetzt vor kurzem kam, die Anfrage einer Kommune, also wie kommen wir an die traditionellen Zelte ran? Mauretanien ist nach wie vor nomadisch und traditionell weben die Frauen die Zelte aus Bahnen zusammengenäht dann. Und es war die Suche nach diesen Zelten. Mit einem Internetanschluss allein war es natürlich nicht getan, erklärt Monika Pottgießer. Lesekompetenzen oder gar die Fähigkeit, auf einer Tastatur zu tippen, sind nur schwach verbreitet in der Region. Also mussten Schreibkurse durchgeführt und die Grundzüge der Mail-Software vermittelt werden. Doch nachdem das Projekt richtig angelaufen war, zog es weitere Entwicklungen nach sich. Wir mussten auch schauen, dass wir aus der Hauptstadt halbgebildete Techniker auch in die Region bekommen, die sich dort hoffentlich ansiedeln, selber ihr kleines Business machen. Das ist inzwischen auch so. Es gibt also eine kleine Firma, die Service-Maintenance-Leistung anbietet, Fortbildung auch zusätzlich anbietet für den privaten Sektor. Auch politisch, sagt Monika Pottgießer, bedeutete der Internetanschluss einen Schritt nach vorne. Denn die Behörden in dieser abgeschiedenen Region Mauretaniens können jetzt direkt mit den zentralen Verwaltungen in der Hauptstadt kommunizieren. Also es ist nicht mehr eine Einbahnstraße von oben nach unten sozusagen. Die Regierung sagt den Leuten in den Kommunen, was sie zu tun haben. Aus der Kommune kann jemand also mit den Regierungsvertretern in Kontakt treten und sagen, hier brennt's, hier brauchen wir und so weiter. Die Beispiele aus Mosambik und Mauretanien sind Ausschnitte der Entwicklung einer globalen Informationsgesellschaft. Im Vordergrund steht die Frage, wie wird die digitale Kluft überwunden? Der Zustand, dass es in New York mehr Telefonanschlüsse gibt als in ganz Afrika, dass ein Drittel der Weltbevölkerung noch nie telefoniert hat, dass ein Internetanschluss in Madagaskar, bezogen auf das Durchschnittseinkommen, 500 Mal so viel kostet wie ein Anschluss in den USA. Ein Aktionsplan wurde in Genf verabschiedet, sozusagen eine Agenda 2015. Bis dahin soll zumindest die Hälfte der Weltbevölkerung Zugang zu modernen Kommunikationstechniken haben. Außerdem sollen alle Regierungen, Behörden, Schulen und Krankenhäuser einen Internetanschluss haben. David Gross, Koordinator für die internationale Informationspolitik im US-Außenministerium, ist mit dieser Einigung sehr zufrieden. Das Bekenntnis zu einem freien Informationsfluss gehört schließlich zum Grundkonsens amerikanischer Politik. Die Verbreitung von Informationen halten wir für sehr wichtig. Wir wollen, dass die Leute freien Zugang zur Information haben. Doch Zugang allein sei nicht alles, meint Soria Saifuddin aus Mosambik. It's not just access, you know. It's also the content itself. like in my country. Es kommt auch auf die Inhalte an, zum Beispiel. Die allermeiste Information über Mosambik steht nicht auf unseren, sondern auf ausländischen Seiten. Und die Information ist dann auf Englisch oder Portugiesisch. Viele in unserem Land sprechen diese Sprachen aber nicht oder nur schlecht. Sie haben somit zu diesen Informationen keinen Zugang. Wenn sie keinen Zugang haben, haben sie kein Wissen. Und ohne Wissen kann man kein Land entwickeln. Wir wollen eines Tages unseren eigenen Inhalt aufbauen und Informationen über unser Land selbst verbreiten. Wir haben der Welt so viel zu zeigen. Vor diesem Hintergrund erhält die Bemerkung von UNO-Generalsekretär Kofi Annan, viele Informationen im Internet seien nutzlos, ihre eigentliche Bedeutung. The so-called digital divide is actually several gaps in one. Die sogenannte digitale Kluft besteht in Wirklichkeit aus mehreren Klüften. Es gibt eine technische Kluft, große Lücken in der Infrastruktur. Es gibt eine Geschlechterkluft. Frauen und Mädchen haben oft weniger Zugang zu Informationstechnologien als Männer und Jungs. Das gilt für reiche und arme Länder gleichermaßen. In einigen Entwicklungsländern partizipieren Frauen sehr viel stärker an der Informationswelt als in manchem Industriestaat. Es gibt eine wirtschaftliche Kluft. E-Commerce bindet bestimmte Länder und Unternehmen stärker zusammen, während andere an den Rand gedrängt werden. Und es gibt eine inhaltliche Kluft. Vieles im Netz geht an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen vorbei. Und 70% der weltweiten Internetseiten sind auf Englisch und verdrängen die regionalen Stimmen und Sichtweisen. Es gibt allerdings Länder, in denen die Vielfalt an Stimmen und Sichtweisen kaum öffentlich repräsentiert ist und wo der Informationsfluss aus dem Ausland durchaus eine positive Wirkung haben kann. Die iranische Regierung beispielsweise legt auf einen freien Informationsfluss von außen keinen großen Wert. Deshalb fühlt sich die freie Welt aufgerufen, etwas nachzuhelfen, mit dem Ergebnis, dass zwischen den USA und dem Iran seit geraumer Zeit ein kleiner Informationskrieg läuft, von dem der iranische Journalist Farshad Bayan berichtet. Die iranische Regierung blockiert einige politische Webseiten aus dem Ausland, etwa die Seiten von Voice of America oder Radio Liberty. Es gibt nun eine Firma, die von der US-Regierung bezahlt wird, die ebenfalls eine Webseite unterhält, über die die ganzen verbotenen Informationen abgerufen werden können. Die IP-Adresse von dieser Seite wird alle paar Tage geändert, sodass die iranische Regierung diese Seiten faktisch nicht sperren kann. Die Iraner können diese Seiten aufrufen und sich dann durchklicken zu den Informationen, die ihnen der Staat verweigern will. Auf diese Weise haben sie doch einen freien Zugang ins Internet. Der US-Koordinator für die internationale Informationspolitik, David Gross, rechtfertigt dieses Vorgehen der Vereinigten Staaten kurz und bündig. Wir appellieren an alle Länder, keine Zensur auszuüben und ihren Bürgern den Zugang zu Informationen zu ermöglichen, ob im Iran oder sonst wo und egal, um welche Information es sich handelt. We think it's important for their people to have access to free flow of information. Ähnlich wie im Iran ist auch in China die freie Meinungsäußerung im Internet stark eingeschränkt. Zwar surft mittlerweile jeder 20. Chinese im Netz und äußert sich in Chatrooms zu allen möglichen Themen, ob Liebe, Mode, AIDS oder SARS, doch die meisten kennen auch die Grenzen dieses Meinungsaustauschs. Einige Dutzend Internetgefangene dienen ihnen als eindrückliche Warnung. Die Hoffnung der Optimisten lautet nun, die Menge wird's machen. Heute sind angeblich 30.000 Internetpolizisten dafür zuständig, die Kanäle von 70 Millionen Surfern zu überwachen. Doch was, wenn sich in den nächsten Jahren die Zahl der Nutzer verfünffachen, verzehnfachen wird? Es sei kaum vorstellbar, dass sich die Zahl der Internetkontrolleure dann ebenso erhöhen ließe, meint Jörg Taus. China wird natürlich, wenn es sich weiter öffnen will, auch ökonomisch öffnen, will nicht länger sagen können, wir zensieren das Internet, wir versuchen das alles draußen zu halten. Das geht einfach nicht mehr. Das heißt, das Internet ist natürlich im Gegensatz zu Radio, Funk und Fernsehen eben nicht zensierbar. Und das ist die große Chance, die hier besteht. Und man stelle sich mal vor, wir hätten dort Millionen von Usern oder vielleicht sogar welche, die irgendwann in den Milliardenbereich gehen. Wenn dieses dann über eine zentrale Zensurstelle gehen soll, dann wird entweder diese Zensurstelle zusammenbrechen oder es gibt kein Internet in China. Doch Überwachungsgelüste gibt es nicht nur in armen Ländern. Russland, ebenso wie die USA, wollen den Informationsverkehr für ihre jeweiligen Antiterrorkämpfe durchleuchten. Und CSU-Chef Edmund Stoiber wiederum machte im Wahljahr 2002 einen Vorstoß im Bundesrat, die Netzaktivitäten aller Nutzer vorübergehend zu speichern. Solche Ansinnen sind aus Sicht der Sicherheitsbehörden zunächst nachvollziehbar. Doch letztlich geht es immer um eine Abwägung zwischen den Sicherheitsinteressen des Staates einerseits und denen der Nutzer mit ihrem Anspruch auf Datenschutz und Privatsphäre andererseits. Dazu Winnie Markowski, Mitarbeiter der Global Internet Policy Initiative, einer Organisation, die sich für ein offenes und demokratisches Internet einsetzt. Especially after September 11, the Western countries are using. Seit dem 11. September versuchen die westlichen Staaten, den Cyberspace stärker zu überwachen. Das geht zu Lasten der Privatsphäre. Die Sicherheitskräfte können E-Mails nach Schlüsselwörtern durchforsten. Ich finde das überzogen und unnütz. Die Terroristen sind schließlich nicht so blöd, in einem offenen Text zu schreiben, jagt dieses oder jenes Gebäude in die Luft. Ich komme aus Bulgarien, also einem ehemaligen Ostblockstaat, und bin schon etwas entsetzt zu sehen, wie einiges aus George Orwells Buch 1984, das ja auf die Sowjets gemünzt war, wie das jetzt in einigen westlichen Ländern Wirklichkeit wird. Der Big Brother überwacht dich fast überall. Das muss jeden beunruhigen. Das Problem dabei ist immer, wenn das Netz so beschaffen ist, dass der Staat es überwachen kann, dann können andere es mit entsprechenden Techniken auch überwachen. Und wer garantiert, dass die gleichen Geheimdienste, die das Netz nach den digitalen Spuren von Terroristen durchsuchen, nicht auch nebenher auf diesem Weg für ihre heimatlichen Industrien ein wenig Wirtschaftsspionage betreiben? So besteht also ein enger Zusammenhang zwischen einem sicheren Internet und wirtschaftlichen Chancen. Ein unsicheres Netz, das das Ausspähen ermöglicht, sei, so Jörg Taus, sowohl für reiche als auch für arme Länder unterm Strich die schlechtere Lösung. Daher seine Position, dass wir ohne sichere Netze, ohne die Möglichkeit des Nutzers, sich auch selbst zu schützen, beispielsweise vor Angriffen von außen, vor Ausspähen seiner persönlichen Daten, vor Ausspähen der Forschungsgeheimnisse oder der Wirtschaftsgeheimnisse, wie auch immer, dass dann die ökonomische Entwicklung in weiten Teilen der Welt gebremst ist. Dieser Zusammenhang wird zu wenig diskutiert, denn es gibt hier leider kein sowohl als auch, sondern nur entweder oder. Entweder habe ich sichere Netze, in denen auch dann der ein oder andere Kriminelle sich möglicherweise verbergen kann, oder ich habe unsichere Netze. Das Problem ist, von einem unsicheren Netz könnten Terroristen auch Gebrauch machen. Man stelle sich mal vor, es wäre Terroristen möglich, in die Datennetze des Frankfurter Flughafens oder in Chicago oder sonst irgendwo einzudringen. Sie könnten dann in diesem Falle also Massenabstürze verursachen und was in Horrorszenarien alles schon entwickelt worden ist und was denkbar ist. Aus diesem Grunde ist, glaube ich, der Schluss eher andersrum zu ziehen, dass wir größere Bedrohungen nur dadurch bekämen, wenn wir die Netze unsicher machen. Der globale Austausch von Informationen hat mittlerweile eine ebenso große Bedeutung wie der Austausch materieller Waren. Nur folgt er völlig anderen Gesetzen. Materielle Produkte sind knappe Güter. Ihre Ressourcen sind beschränkt. In der Informationswelt gilt das nicht. Information ist nicht knapp, sondern beliebig replizierbar. Und die Transportkosten sind heute praktisch gleich null. Deshalb lassen sich die Regeln des materiellen Welthandels nicht einfach auf den Handel und den Austausch mit Informationen übertragen. Zugleich hat der Informationsfluss weitaus mehr als nur eine wirtschaftliche Bedeutung. Es geht um Wissen, um Demokratie und Verständigung, um Krankenschwestern in einem entlegenen brasilianischen Dorf, die einen Fall mit einer 200 Kilometer entfernten Ärztin besprechen können, oder um die Bildungschancen von Studenten in Afrika. Ein Beispiel, das mir immer wieder einfällt, ist Ruanda. Nach diesem fürchterlichen Bürgerkrieg hat sich damals der Rektor der Universität von Ruanda an uns gewandt und gesagt, wir haben keine Bücher mehr, die Bibliothek ist völlig niedergebrannt, alles ist weg, was wir an wissenschaftlichen, schriftlichen Grundlagen haben. Aber unser PC funktioniert noch und das Telefon funktioniert halbwegs. Können wir nicht ein Projekt machen, dass wir Zugang haben zu dem Wissen, das bei euch gespeichert ist, in Bibliotheken und Ähnlichem? Und das halte ich für einen ganz wichtigen Gesichtspunkt, dass heute schon es die Möglichkeit gibt, den Ländern doch einen erheblichen, verbesserten Zugang zu gewähren zu dem, was bei uns geboten ist. Hier wiederum kommt nun ein weiterer Aspekt einer globalen Informationspolitik ins Spiel: Urheberrechte. Die Frage, ob wir uns aus dem Internet Musik für private Zwecke herunterladen und auf CD brennen dürfen, ob wir kostenpflichtige Artikel, die wir uns aus Online-Zeitschriften herunterladen, ob wir die an Bekannte weiterschicken dürfen, oder ob Studenten in Ruanda auf in Deutschland online veröffentlichte Fachartikel Zugriff haben, all das sind Facetten derselben Frage. Einer Frage, für die es derzeit in Deutschland nur eine Übergangsregelung gibt. Für die dritte Welt, die selber niemals die Infrastruktur haben wird, die wir hier haben, nämlich Bibliotheken in jeder Stadt, ist es extrem wichtig, dass sie, wenn sie eine digitale Infrastruktur erhalten, auch Zugriff auf unsere Wissenswerke, unsere Wissensgüter haben. Und meine große Befürchtung ist, dass Verlage dafür sorgen werden, dass der Zugang zu diesem digitalen Wissen wesentlich teurer wird, als das bislang für analoge Werke galt. Im Moment haben sich die Verlage damit allerdings noch nicht durchgesetzt. Und es kann gut sein, dass die Zeit gegen sie spielt. Je stärker sich die Nutzung von Online-Bibliotheken durchsetzen wird, desto schwieriger könnte es werden, das Urheberrecht weiter zu verschärfen. Die großen Ziele einer Weltinformationsordnung lauten also demokratische Transparenz und informationelle Gerechtigkeit. Doch diese hehren Ziele hängen an einer ganzen Reihe von Teilfragen. Die Frage, wie die Infrastruktur aufgebaut wird und wer das alles bezahlen soll, ist nur eine davon. Hierzu wurde die Entscheidung über einen digitalen Solidaritätsfonds erstmal vertagt auf den nächsten Weltinformationsgipfel im Jahr 2005. Bis dahin soll auch über die Zukunft von ICANN entschieden werden, der zentralen Internetverwaltung. ICANN ist zurzeit nur zuständig für die Vergabe der sogenannten Top-Level-Domains. Dazu gehören die Länderkürzel .de für Deutschland oder .at für Österreich. Darüber hinaus gibt es einige länderunabhängige Kürzel wie .com für kommerzielle Unternehmen, .org für internationale Organisationen oder .edu für Bildungseinrichtungen. ICANN entscheidet über die Vergabe dieser Kürzel. Formal handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kalifornien und durch besondere Abkommen der Aufsicht der US-Regierung unterstellt. Im Extremfall könnte die amerikanische Regierung sagen, .de wollen wir jetzt nicht mehr. Und dann wird diese Zeile im zentralen Root-Server einfach gelöscht. Sie könnte das tun. Natürlich wird sie das nicht tun. Sie wäre ganz schön bescheuert, wenn sie diese Macht nutzen würde. Ich würde sogar argumentieren im Gegenteil, weil alle so kritisch die Rolle der amerikanischen Regierung anschauen, ist sie extrem vorsichtig bei allem, was sie macht. Also zur Nutzung dieser Autorität. Sie nutzt die sehr, sehr sparsam. Im Jahr 2000 gab es sogar Wahlen für ICANN, zum ersten und bislang letzten Mal. Nach einem komplizierten Verfahren wurden damals aus allen Internetnutzern der Welt viele tausend Wahlmänner und Frauen ermittelt, die dann wiederum die Direktoren wählten. Jeanette Hoffmann kandidierte damals für den europäischen Direktoriumsposten, landete aber nur auf Platz 2. Im Moment sind keine weiteren Wahlen geplant, denn inzwischen hat ICANN einige Veränderungen durchlaufen. Ursprünglich sollte sich ICANN nur aus Vertretern von Wirtschaft und Zivilgesellschaft, also Nicht-Regierungsorganisationen, zusammensetzen. Regierungsvertretern war lediglich eine beratende Rolle zugewiesen worden. Inzwischen hat ICANN eine erste grundlegende Reform durchlaufen. Die Zivilgesellschaft ist faktisch rausgeflogen, die hat keine Entscheidungsmacht mehr. Die Regierungen haben ihre Macht ein wenig ausgebaut, aber nicht sehr, während die wirtschaftliche Macht dort unangetastet ist. Die USA sind im Prinzip bereit, die Kontrolle über ICANN ganz abzugeben. Doch was kommt danach? Es geht dabei nicht nur darum, wer in der Internetverwaltung mitentscheiden darf, sondern auch, was es dort überhaupt zu entscheiden gibt. Soll ICANN weiterhin nur Namen und Nummern verwalten oder soll die zentrale Internetverwaltung weitergehende Befugnisse erhalten? Soll sie gar zu einer regelrechten Internetregierung ausgebaut werden, die beispielsweise auch Sicherheitskompetenzen hätte und endlich Schluss machen könnte mit kriminellen Internetseiten auf irgendwelchen Adressen im informationellen Niemandsland? Oder mit den lästigen Spam-Mails. Denn auch Spam-Mails sind ein Hindernis bei der Überwindung der digitalen Kluft, erläutert Winnie Markowski. Spam-Mails sind in den Entwicklungsländern ein besonderes Problem, denn dort haben sie in der Regel keinen Breitband-Internetzugang. Wenn sie im Netz sind, geht deshalb alles sehr langsam. Und wenn sie in ihrem Postfach dann noch täglich hunderte von Spam-Mails finden, bevor sie eine echte Mail lesen können, dann ist das ein echtes Zugangshindernis. Eine aktuelle Geschichte. Ein großes Imperium, das vor allem an seinen eigenen Reichtum denkt, kämpft gegen einen kleinen Gegner, behauptet, der Kleine würde ihm, dem Großen, etwas wegnehmen. Doch der Gegner ist zwar klein, hat aber gefährliche, fanatische Sympathisanten mit hoher krimineller Energie. Und die holen aus zum großen Schlag gegen die Supermacht ohne Rücksicht auf Unschuldige. So geschehen letzte Woche. Der Internetwurm MyDoom befällt Millionen von Rechnern in aller Welt, um schließlich das Netzwerk der amerikanischen Softwarefirma SCO lahmzulegen. Die Firma hat sich unbeliebt gemacht, weil sie gegen den Konkurrenten Linux, einen Anbieter nicht kommerzieller, freier Software, Urheberrechtsansprüche geltend macht. In einem zweiten Angriff wird der Wurm MyDoom auf den Softwareriesen Microsoft gehetzt, doch Microsoft kann die Attacke abwehren. Ein globaler Konflikt, um den sich kein Weltsicherheitsrat kümmert. Diese Geschichte macht deutlich, wie eng all die verschiedenen Aspekte, wirtschaftliche Interessen, geistige Eigentumsrechte und eben Sicherheit miteinander zusammenhängen. Es gibt ja viele, die heute auch schon sagen, wir müssen eine zentrale Instanz zur Verhinderung von Pornografie im Netz, zur Verhinderung von Spam, für die Sicherheit etc. etc. einrichten. Und darin liegt meines Erachtens eine wirkliche Gefahr. Da muss man sagen, sind alle strittigen Parteien einer Meinung. Lasst uns den Auftrag von ICANN so klein wie möglich halten. Lasst uns alle Dinge, die wir dezentral lösen können, auch tatsächlich dezentral ansiedeln. Das heißt, Spam-Kontrolle kann man dezentral bearbeiten. Dafür brauchen wir keine zentrale Instanz. Weil niemand will eine Behörde, die so wichtig und ausufernd wird, dass sie unser geliebtes Internet quasi erdrückt unter ihrer Regulierungsmacht. Weltwirtschaftsgipfel und Weltumweltkonferenzen gehören mittlerweile zur jährlichen Routine. Beim Thema Informationen dagegen steckt die Weltgemeinschaft noch immer in der Orientierungsphase. Eine globale Informationsordnung gibt es noch nicht und es wird noch lange dauern, bis es verbindliche Weltverträge ähnlich denen der WTO gibt. Oft wird das neue Informationszeitalter dem alten Atomzeitalter gegenübergestellt. Das Atom steht dabei für Materie, die Grundlage der klassischen Warenindustrie, während die Informationswelt auf etwas Immateriellem beruht, auf dem Bit, der Unterscheidung zwischen einer 0 und einer 1. Die Techniken des Atom- und des Informationszeitalters lassen sich nicht vergleichen, meint UNO-Generalsekretär Kofi Annan, und doch zitiert er den Atomphysiker Robert Oppenheimer. Was der vor 50 Jahren geschrieben habe, so Annan, gelte auch in der neuen Zeit. Die offene Gesellschaft, der uneingeschränkte Zugang zu Wissen und der ungehinderte Zusammenschluss von Menschen mit dem Ziel, das Wissen zu fördern. Aus all dem entsteht eine komplexe, ständig wachsende, ständig sich verändernde, immer spezialisiertere technische Welt und doch eine Welt menschlicher Gemeinschaft. Nevertheless, a world of human community. We must remember that. Unter dem Titel Bits für die Welt informierte Gabor Pahl über die Schritte zu einer globalen Informationsordnung.